Eine ganze Seite widmet das chinesische Parteiblatt Global Times heute dem Thema Venezuela. Die Überschrift eines der Kommentare lautet: Nur das Volk selbst kann die Probleme in Venezuela lösen. Genau so hatte es zuvor auch Hua Chunying formuliert, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Die inneren Angelegenheiten müssen und können nur vom venezolanischen Volk selbst bestimmt werden. China ist gegen jegliche Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, besonders gegen eine militärische Einmischung. China wird die Anstrengungen der venezolanischen Regierung unterstützen und damit auch die nationale Souveränität des Landes, seine Unabhängigkeit und Stabilität. Diese Haltung hat China im UN-Sicherheitsrat bereits bekräftigt. Gemeinsam mit Russland haben die Chinesen eine Erklärung zur Unterstützung des selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido blockiert. Zur Begründung sagte der chinesische UN-Botschafter in New York, Ma Zhaoxu: China war schon immer gegen das Prinzip der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Und deshalb sind wir auch gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Die Vorkommnisse dort sind innere Angelegenheiten. Sie stellen keine Bedrohung der internationalen Sicherheit oder des internationalen Friedens dar. Das Thema steht auch nicht auf der Agenda des UN-Sicherheitsrates und es gehört da auch nicht hin. Unter Staatschef Hugo Chavez, dem 2013 verstorbenen Vorgänger Maduros, begann das besondere Verhältnis zwischen Venezuela und China. Der sozialistische Präsident zeigte sich als Bewunderer von Chinas Revolutionsführer und Staatsgründer Mao Zedong. Unter Chavez erhielt Venezuela chinesische Kredite. Im Gegenzug gab es für China Öl aus Venezuela. Oder auch andere Rohstoffvorkommen wie Coltan, das für die Produktion von Smartphones benötigt wird. China gilt seitdem als größter Gläubiger Venezuelas. Experten schätzen die Höhe der chinesischen Kredite an Venezuela allein in den letzten 10 Jahren auf über 60 Milliarden Dollar. Vieles davon wurde mit Öl- und Rohstofflieferungen bedient. Rund 20 Milliarden Dollar seien aber noch fällig, schreibt das chinesische Finanzmagazin Caixin. Und mit Venezuela ging es immer weiter bergab. Erst im September war Staatschef Maduro wieder in Peking, um für weitere Milliardenkredite zu werben. Aber bei aller Loyalität, China gilt als pragmatisch. Es ist kein Geheimnis, dass es bereits 2017 in Peking ein Treffen mit der venezolanischen Opposition gab. Thema dabei war auch, an welche Vereinbarungen und Kreditverträge Chinas mit der Maduro-Regierung sich die Opposition denn halten würde, im Fall der Fälle.